6:03. Das Wetter. Für Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Heute scheint überwiegend die Sonne, hin und wieder ziehen allerdings auch mal ein paar Wolken auf. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen bis 26 Grad. Die kommende Nacht ist bedeckt bei 15 Grad und die weiteren Aussichten, es bleibt unverändert gut. Guten Morgen, Deutschland! Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Cocoa, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego. Hier ist RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofiorowski. Einen schönen guten Morgen. Wir beginnen diesen Montag mit einer Verkehrsmeldung. Genauer gesagt geht es um Linienverkehr. Weil sie sich in einem Linienbus liebten, ist ein Paar in Kenia zu 625 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Jawohl, die beiden überkamen die Lust, als der Bus für eine Teepause an einer Tankstelle hielt. Jetzt wissen wir auch, wo Bussi Bussi herkommt. Hm? Ihr Gesicht kennt kein Geheimnis. Krause Nase, Ohren stehen auf Stumm. Blicke blind vor Vergnügen. Entwaffnend, turbulent in sich ruht. Unbeschwert, positiv. Golfstrom für gefrorene Seelen. Geballte Energie. Bringt jedes Problem. Dreist mit der Welt im Gleichklang. Trübsinn, chancenlos. Unwiderstehlich, verwunschen. Übersprudelnder Sand, sanfter Trost. Du stahlblaues Licht, trockene Lust zum Leben. Himmlisches Geschick, kosmisches Sonnenphänomen. Frischzelle, vehementes Wunder, mach's mich schwach, alles unwichtig und klein. Übermütige Natur, Frontalangriff auf graue Laune. Unnachahmlich stur, ansteckend, gelassener Traum. Rainer Hummels. Ja, einen schönen guten Morgen. Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank auch. Ja, ne? Gestern war Geburtstag. So ist es. Rainer, wie wurde denn gefeiert? Ja, wir hatten gestern bei den Eltern im Garten gefeiert. Das Wetter war ja gut hier bei uns. Ja. Und da wurde es ein bisschen später, so 1 Uhr. Aha. Und bin auch gerade richtig schnell aus dem Bett rausgefallen. Es war so ein Volltreffer, dieser Anruf. Da haben wir genau die richtige Zeit erwischt, wenn es gestern 1 Uhr war. Kann ich nur so sagen, ja. Ja. Ich habe heute Morgen noch frei. Fiel mir heute, um mich zu erholen von der Feier. Mhm. Und da kam der Anruf gerade richtig. Ja, okay, Rainer, das schlechte Gewissen ist angekommen mittlerweile. Ne? Aber Sie können sich ja nochmal hinhauen. Jetzt das, gleich, wenn das Sie noch mache frei ich auch haben. Ne? Ein Stündchen. Gut. Ja. Also, ich soll natürlich auch nochmal von den Eltern und den Schwiegereltern grüßen und von Ihrer lieben Frau, das ist klar. Ist ja toll. Ja. Was ich muss nur meine Frau geschafft haben, die Karte zu schreiben. Wenn die Christina heißt, dann ist sie das gewesen, ja? Das ist richtig, ja. Wahrscheinlich ist das eine Revanche von Mai. Da hatte ich in die Karte geschrieben. Ach, und da hatte ich meine Frau wecken lassen. Ja, sehen Sie, das ist also die perfekte Rache in Guten Morgen Deutschland. Ja. Auch mit einer Platte von Sadness. Ja. Also nee, von Enigma, Sadness heißt das Ding. Ja. Ist ja ein bisschen komisch zum Geburtstag, Sadness, aber wir spielen sie natürlich trotzdem gerne, ne? Das ist nett, ja. Okay. Gut. Also dann, Rainer, hauen Sie noch ein bisschen hin. Auf eine gelungene Überraschung. Alles klar, freut uns. Bis dann. Vielen Dank. Alles Gute, tschüss, danke. Rainer. Tschüss. Tschüss. Oh, my baby, said, oh, baby. contre Dieu, tu es contre l'homme. Sale, es-tu diabolique ou divin? Und gleich 17. You've given me a true love, and every day I thank you, love, for a feeling that's so new, so inviting, so exciting. Whenever you're near, I hear a symphony. And suddenly, your lips are touching mine. I'm feeling so divine. Till I leave the past behind, I'm lost in a world made for you and me. Diana Ross and the Supremes, I hear a symphony. Es ist 20 nach 6, eine Symphonie kann ich Ihnen nicht direkt anbieten, aber die neue Platte von Julian Dawson. How can I sleep without you? Wie kann ich ohne dich schlafen? Ein Lied an den Teddy von Julian. Ja, das wissen wir ganz genau. Und die Antwort vom Teddy ist... Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 auf RTL. 20 nach 6, hier hat eben jemand angerufen und hat gesagt, wir hätten den Schwarzwald-Elch im Studio. Das kann nicht sein, den haben wir doch hier offiziell abgemurkst, das wissen Sie doch. Ne? Das war der Teddy von Julian Dawson und hier singt er persönlich. Just you wait and see. How can I sleep without you? I'm traveling like a train. Somehow I've got to stay awake till I'm home. tinted glass, caressing an open bay. My head just won't stop talking. It's been like this for days. My energy is running low. I'm all dressed up, nowhere to go. And how can I sleep without you? I'm traveling like a train. Somehow I've got to stay away till I'm holding you again. How can I live without you? The whole world's crashing down. Hey, es ist 6 und gleich 24. Und 27, aber war das? In 3 Minuten gibt's bei uns RTL aktuell mit dem aktuellen Wetterbericht, unseren Schlagzeilen und RTL Klatsch. This is what I wanna do. RTL aktuell. Das Wetter für Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Um 6.30 Uhr. Nur selten ziehen heute die Wolken auf, sonst ist es den ganzen Tag über sonnig. Bei schwachem Wind aus östlichen Richtungen steigen die Temperaturen bis auf 26 Grad. In der kommenden Nacht ist es bewölkt bei Werten um 15 Grad und die weiteren Aussichten, die ganze Woche bleibt es sonnig. Also unverändert schön die aktuellen Werte. Essen und Düsseldorf 17, Köln, Saarbrücken und Luxemburg 18 und Trier 19 Grad. Hier sind unsere Schlagzeilen. Sowjetunion. Parlamentspräsident Lukjanow ist zurückgetreten. Der oberste Sowjet berät über die Regierungsumbildung. Anerkennung. Dänemark schickt heute einen Botschafter nach Lettland. Er soll die Eröffnung von Vertretungen in Litauen und Estland vorbereiten. Jugoslawien. In Kroatien gingen die blutigen Gefechte in der Nacht weiter. Die Bundesarmee kämpft an der Seite der serbischen Nationalisten. Mehr dazu in den Themen um 7. Und jetzt RTL Klatsch. Gilbert Becot nimmt entgegen allen Gerüchten noch lange nicht seinen Abschied. Ich höre erst auf, wenn man mich tot von der Bühne trägt, beruhigte Mr. 100.000 Volt seine Fans. Meine Batterien sind noch lange nicht verbraucht. Der Sänger, der nicht länger als 5 Minuten auf einem Stuhl sitzen kann, bereitet gerade seinen Auftritt im berühmten Pariser Olympia vor. In Schweden sind die Sommerferien zu Ende und Königin Silvias Kinder sind wieder in die Schule gekommen. Die 9-jährige Prinzessin Madeleine sagte ihren Klassenkameradinnen, endlich wieder bei euch. Zu Hause war es manchmal ganz schön langweilig. Und die 14-jährige Kronprinzessin Victoria erzählt ihren Freundinnen von ihrem ersten aufregenden Flirt. Dallas-Star Linda Gray freut sich auf ihre Traumrolle. Wenn es klappt, dann macht Tochter Curly ihre Mutter Linda am 12. September das schönste Geburtstagsgeschenk, das erste Enkelkind. Clint Eastwood war zum ersten Mal völlig hilflos. Auf einer Party stützte sich seine verflossene Jaclyn Reeves auf seine neue Flamme Frances Fisher. Die beiden eifersüchtigen Rivalinnen drohten sich Prügel an. Mit Getuscheln muss sich der schwergewichtige Marlon Brando abfinden. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Haushälterin Christine Ruiz ein Baby von ihm erwartet. Das wäre Brandos Kind Nummer 10. Ex-Kaiserin Soraya ist enttäuscht. Ihre Memoiren unter dem Titel Palast der Einsamkeit sind in Frankreich ein Renner. Aber in Deutschland hat sie noch keinen Verleger gefunden. Da passt der Titel ja ganz gut. Das war RTL Klatsch, ein Service der Zeitschrift Die. Loving Spoonful, Do You Believe in Magic? Es ist 6.35 Uhr und das hier ist Phil Collins, In the Air Tonight. Das Lied für alle, die ihren Flughafen lieben, mitten in der Nacht. I would not in the hand.

Montag. Es ist 10 vor 7 und Sie hören Stefan Ofirowski am Morgen. Sie glauben, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, was? Ha! Getäuscht, denn gleich gibt's Steve Diamond. Dankeschön. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. 6.52 Uhr. You've been with him. 6 und 56, in 4 Minuten bei uns die Themen am Morgen. Aktuelles aus aller Welt und natürlich den Sport gibt's auch noch, Freihaus und den aktuellen Wetter. Haben Sie es gerade gehört? Michael Stich hat auf Hardcore gewonnen oder habe ich da irgendwas falsch verstanden oder so? Okay, jetzt zum Wetter für Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Heute scheint überwiegend die Sonne. Hin und wieder ziehen auch mal Wolken auf. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen bis 26 Grad. Die kommende Nacht ist bedeckt bei 15 Grad und die weiteren Aussichten, es bleibt unverändert schön. Deutschland. I promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, the world to you. I gave you flowers. You made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say Cayman und I Promise Myself um 10 Minuten nach 7. Hier ist Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski und den Bee Gees. Need to share. How deep is your love? Cause we're living in a world of fools. cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose. Okay. 7:18 Uhr, RTL, guten Morgen, Deutschland. Heute beginnen in Flushing Meadow die 111. US Open. Um 17 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit geht es auf dem Center Court mit den Damen los. Erste Partie, Monica Seles gegen die US-Amerikanerin Nicole Arendt. Gleich im Anschluss kommen die Herren, ein rein amerikanisches Match, Agassi gegen Krikstein. Die große deutsche Hoffnung ist neben Boris Becker natürlich der diesjährige Wimbledon-Sieger Michael Stich. Don't tell me it's not worth fighting.

7.34 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Was macht der Kanzler, wenn er aus dem Urlaub zurück ist? Eine Information, die wir gleich bekommen werden von Gerd Müller-Gerbes in Bonn. Vorher gibt's die Buggles und Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you come. Uhr 37 RTL, Guten Morgen Deutschland. Bundeskanzler Helmut Kohl hat heute seinen ersten Arbeitstag nach seinem Urlaub am Wolfgangsee. Sein Terminkalender ist nach den Ereignissen in der letzten Woche sicherlich besonders voll. Gerd Müller-Gerbes in Bonn, einen schönen guten Morgen. Was hat der Kanzler denn heute speziell zu tun? Ja, nun erstens aufarbeiten, zweitens nachvollziehen, drittens sich wieder reinfinden, nachdem der Bundeskanzler in St. Gilgen die Geschäfte der Bundesregierung koordiniert hat. Am Wochenende ist er zurückgekehrt, also heute wieder normaler Arbeitstag in Bonn. Was ansteht, es muss entschieden werden, ob und wann und wie die Bundesregierung die drei baltischen Staaten, die sich vom dem Verband der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken losgesagt haben, anerkennen wird. Genscher wird dazu am Mittwoch einen Vorschlag machen, der im Kabinett diskutiert werden soll. Und dann wird es relativ schnell gehen, zumal andere westliche Staaten bereits gesagt haben, sie würden die baltischen Staaten anerkennen. Es muss das Verhältnis zur Sowjetunion geklärt werden. Wer ist der starke Mann? Wem soll Wirtschaftshilfe und andere Hilfe gewährt werden? Gorbatschow oder Jelzin? Es muss analysiert werden, welche Rolle Gorbatschow in der Zukunft spielen wird. Das ist im Moment noch relativ schwierig, aber es zeichnet sich ab, dass der starke Mann tatsächlich Boris Jelzin heißen wird. Innenpolitisch geht es darum, dass endlich Klarheit geschafft werden muss in der Frage des Asylrechts. Es muss Klarheit geschafft werden in der Frage, in welche Richtung man bei der Pflegeversicherung gehen will. Und es muss auch Klarheit geschaffen werden in der Frage, wie hoch denn die Erhöhung der Mehrwertsteuer ausfallen soll, auf 15 Prozentpunkte oder auf 16%. Das ist im Augenblick noch strittig und da gibt es Streit innerhalb der Union. Ein besonders schwieriges Problem wird sein, herauszufinden, ob und in welcher Form Wolfgang Schäuble auch in Zukunft einsatzfähig sein wird. Er hat während des Urlaubs eine besonders bösartige Attacke erlitten, musste schnell ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dem gilt eine ganz besondere Sorge des Bundeskanzlers in seinen ersten Tagen, wenn er wieder am Schreibtisch sitzt. Also zunächst mal mit Forderung voraus, das Sommerloch ist vorbei. Das kann man wohl sagen. Das Sommerloch hat es in diesem Jahr eigentlich in der Form der früheren Jahre kaum gegeben. Allerdings, die Opposition hat es auch nicht so verstanden, wie man eigentlich hätte meinen können, dass die Regierung oder der Regierung am Zeuge zu flicken. Es ist relativ glimpflich abgegangen und die Überlegungen, ob denn die CDU in der rechten Weise geführt werde, die noch vor der Sommerpause ziemlich intensiv diskutiert worden sind, sind durch die Ereignisse in der Sowjetunion sehr stark in den Hintergrund gedrängt worden. Das kommt jetzt auch wieder auf. Gerd Müller-Gerbes in Bonn, zunächst mal vielen Dank. Tschüss. Girls out of sight, yeah. Said she loves me, yes, yes, she does. Gonna show her tonight, yeah. Hey. She got the way to move me, Jerry. She got the way to groove me. She got the way to move me, Jerry, baby. She got the way to groove me. Catch up on. You know, you know what I'm saying. Can't stand still while the music is playing. Alright. You ain't got no right, no, no, you don't. All the peace of sight ain't. Won't need bright lights, no, no, we won't. Neil Diamond und Cherry Cherry hatten wir. Es ist 7:45 ganz genau. RTL, die beste Musik. Sie zu Hause können jetzt bei uns Programmdirektor spielen. Genau. Rufen Sie uns einfach an. Unter 00352 1331 können Sie Ihren Musikwunsch loswerden. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Sie rufen an, wir rufen Sie zurück. Das heißt, es kostet immer nur eine Einheit. Und dann können Sie uns Ihren Wunsch auf Band sprechen und können sich vielleicht schon morgen selbst im Radio hören. Sie können natürlich auch Freunde und Bekannte grüßen, da sind wir nicht so. Sie können auch dem Chef einen verpassen, ja, das ist dann ganz Ihnen überlassen. Hauptsache, Sie rufen jetzt an und wünschen sich Musik bei uns. 00352 1331, das RTL-Wunschtelefon geöffnet für Sie bis 8 Uhr. Und solange gibt's Sonja und Only Fools. Sie hören Silly am Telefon. Unser Wunschtelefon ist geöffnet bis 10, nee, bis 8 Uhr, ganz genau. Rufen Sie weiter an unter 00352. Salisbury Hill, es ist 7 Minuten nach 8. Hier ist Guten Morgen Deutschland. Haben Sie es in den Nachrichten gehört? Der neue Duden ist raus. Ich finde, die sind ja immer noch sehr persönlich. Ne? Mir wäre es lieber, wenn es endlich mal den neuen Sieden geben würde. Ein bisschen förmlicher. Stefan auf Wirowski. Hi, this is Marie. Der super Sommer-Mega-Hit von Roxette, Fading Like a Flower, um 11 Minuten nach 8. Die aktuelle Platte von Soul Sister, Sweet Dreamer, RTL, die beste Musik. Hier ist Creedence Clearwater Revival und Have You Ever Seen the Rain? Hast du den Regen jemals gesehen? Nein, Gott sei Dank nicht. Und den werden wir auch in der nächsten Zeit hoffentlich nicht so schnell wiedersehen. 8 und 27, in 3 Minuten gibt es bei uns RTL aktuell. Und falls Sie zu denjenigen gehören sollten, die noch ganz spät in den Urlaub fahren, erfahren Sie auch, wie das Wetter. RTL aktuell. Das Wetter für Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Um 8:30. Den ganzen Tag scheint heute die Sonne. Hin und wieder lässt sich mal eine Wolke blicken. Bei schwachem Wind aus östlichen Richtungen steigen die Temperaturen bis 26 Grad. In der kommenden Nacht ist der Himmel bewölkt. Die Werte liegen bei 15 Grad und die weiteren Aussichten. Es bleibt so sommerlich schön, wie es heute auch ist. Die Frühwerte: Essen und Düsseldorf 18, Köln, Trier und Luxemburg 19 und Saarbrücken 20 Grad. Unsere Schlagzeilen. Reformen. Der oberste Sowjet steht vor wichtigen Entscheidungen. Auf der Tagesordnung steht auch der Rücktritt der UdSSR-Regierung. Unabhängig. Dänemark schickt als erstes Land der Welt einen Botschafter nach Lettland. Auch in Litauen und Estland sollen die diplomatischen Beziehungen aufgenommen werden. Bürgerkrieg. Die Kämpfe in Kroatien haben sich verschärft. Die jugoslawische Armee kämpft an der Seite der Serben. Mehr dazu in den Nachrichten um 9. Hier das Reisewetter. Die Vorhersage für europäische Hauptstädte: Kopenhagen 22 Grad und trocken, London 24 trocken, Paris 29 trocken, Lissabon 28 Grad und bewölkt, Madrid und Mallorca 35 Grad und trocken, Rom 32 Grad trocken, Athen 30 Grad trocken, Harald Junke 36 Grad Normaltemperatur, aber immer noch nicht trocken. Entschuldigung. Ein Blick nach Nordafrika. Tunis erwartet 36 Grad bei strahlender Sonne. Am kältesten war es heute früh übrigens in Moskau mit 7 Grad. Am wärmsten war es mit 25 Grad auf Mallorca. Und einige Vorschläge noch für kurzentschlossene Späturlauber. Auf den Balearen zum Beispiel wird es heute folgendermaßen sein. Teils heiter, teils wolkig mit Temperaturen bis 35 Grad. In Korsika scheint den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen steigen bis 30 Grad. Und in Italien im Norden 30, im Süden 35 Grad. Der Himmel ist absolut wolkenlos. In Griechenland ist es sonnig heute bei Es ist 20 vor 9. Das ist das Geräusch der einzigen Radioslotmaschine, die es überhaupt gibt. Am Telefon ist die Lieselotte Meier. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Lieselotte, hätten Sie jetzt mal Lust, so einen Hunderter abzuzocken in Guten Morgen Deutschland? Ja, ja, warum nicht? Ja, ne? Sie kennen unsere Regeln? Ja. Alles klar, dann spiele ich Ihnen Ihre Geldbeträge vor. Sie sagen bitte irgendwann Stopp. 89 Mark. Oh, direkt den ersten. Meinen Sie, das bringt Glück, Lieselotte? Ja, ich weiß es nicht. Ich drücke Ihnen in jedem Fall die Daumen, also der nächste Geldbetrag gehört Ihnen. Achtung. 24 Mark. Ah, vielleicht hätten wir noch ein bisschen warten sollen, Lieselotte, ne? Na ja. Aber okay, was machen Sie heute noch? Ach, waschen und bisschen in der Sonne sitzen. Mhm. Also bei der ersten Aufgabe, da können wir zusammenkommen. Ich bringe Ihnen noch ein paar Unterhosen vorbei, Lieselotte, ne? Ja. Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und die 24 Mark sind unterwegs zu Ihnen nach Hause, ja? Ja. Alles klar, tschüss, bis bald. Oh, Guten Morgen Deutschland. Sie suchen einen Sender mit der besten Musik? Suchen Sie nach RTL auf der Mittelwelle 1440 kHz, auf UKW 88.9, 93.3 in Stereo und auf 97.0, auf der Kurzwelle 60.90 kHz und deutschlandweit im Kabel. Die beste Musik. Das war's von RTL. Guten Morgen Deutschland. Ich bin Stefan Ofirowski. Sagt tschüss, bis morgen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Es geht weiter mit dem Jochen. Jochen ist wieder aus dem Urlaub zurück und macht einen Tag wie kein anderer bei uns. Im Sommerlook immer noch. Das heißt, Sie können Reisen entweder gewinnen oder ersteigern.